der Liebigstraße, 14 Jahre bis ein besetztes Haus. Ein Haufen wilde Zecken lebten hier in Saus und Braus. Die Parolen an den Wänden und der Gestank war wohl ein Graus. Und wer hier keine Miete zahlt, der fliegt halt irgendwann aus der Wohnung. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. Der linke Hausbesetzertraum ist jetzt ausgeträumt. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. In der Liebigstraße, 14 werden keine linken Träume mehr geträumt. DKP und auch die Antifa, sie machten gleich Mobil. Die Genossen sollen dort wohnen bleiben, so hieß das Ziel. Und 2000 Gummiknüppel schrien im Chor ein Nein. Wer hier einmal raus ist, kommt hier nicht mehr so schnell wieder rein. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. Der linke Hausbesetzertraum, er ist jetzt ausgeträumt. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. In der Liebigstraße, 14 werden keine linken Träume mehr. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. Der linke Hausbesetzertraum, er ist jetzt ausgeträumt. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. In der Liebigstraße, 14 werden keine linken Träume mehr geträumt. Da war die Antifa nun angepisst, sie mussten doch was machen. Ließen erstmal 1000 Steine in irgendwelche Autos krachen, die Bullen übermacht. Ließ das nicht lange zu. Und ein paar Stunden später war auch in dieser Straße bald für immer Ruhe. Das Haus war besetzt, doch jetzt ist es geräumt. Der linke